Herr Gebühr, es ist interessant zu fragen, wann ist die Arbeit an diesem Film begonnen worden? Vor ungefähr einem Jahr, zu einer Zeit, wo die politische Lage noch ganz anders war, wo die nationale Bewegung noch nicht mit solch elementarer Begeisterung zum Durchbruch gekommen war, fasste eine Gruppe von vaterländisch Gesinnten den Plan, unter Leitung von Karl Fröhlich, dem bekannten Regisseur, einen historischen Film zu machen, und zwar als Gemeinschaftsarbeit. Herr Gebühr, was verstehen Sie in diesem Zusammenhang unter Gemeinschaftsarbeit? Ein solcher Film ist naturgemäß mit ungeheuren Kosten verbunden. Und da wir uns nicht in die pekuniäre Abhängigkeit eines großen Konzerns begeben, sondern künstlerisch frei arbeiten wollten, erklärten sich alle Mitarbeiter, Regisseur, Autoren und Hauptdarsteller bereit, auf ihr Honorar zu verzichten und sich an der Herstellung des Films zu beteiligen. Kamen Sie sozusagen zwangsläufig gerade auf den Friedrichus Reckstoff? Ja, das nach leer, als in dem wiedererwachenden Deutschland unseren größten historischen Führer, den alten Fritz, in den Mittelpunkt des Films zu stellen. Unsere Aufgabe war es, auf dem uns eigenen Gebiet daran mitzuarbeiten, dass das Volk und besonders unsere Jugend wieder unsere Geschichte verstehen und lieben lernt. Wir wollten den König zeigen, als großen Staatsmann, als Feldherrn und als Menschen. Wenn der Film diese Aufgabe erfüllt hat, dann hat er seinen Zweck erreicht. Und es ist der schönste Lohn für uns schaffende Künstler, wenn wir das Bewusstsein haben, an der Wiedergeburt Deutschlands in bescheidener Weise mitarbeiten zu dürfen. Den schönsten Dank für den Film Choral von Leuten hat mir ein unbekanntes Mädchen aus dem Volk, und zwar aus Neukölln, bei Berlin abgestattet, indem es mir folgendes kleine Gedicht zuschickte, betitelt Des Künstlers Traum. Ein Künstler, also ich in diesem Falle, sah sich eines Nachts im Traum hinfliegen durch den Weltenraum, bis schließlich er gelangt ans Himmelstor. Er klopfte an, St. Petrus kam hervor, erblickte ihn und sprach im rauen Ton, kommt nur herein, der Alte wartet schon. Er trat neugierig ein, der ihn hierher bestellt, wer mag das sein, erwartet mir gar ein streng Gericht. Er blickte auf, des Königs Angesicht. Da stand im Saal mit Krückstock und Dreispitz, wie jedermann ihn kennt, der alte Fritz. Der König sprach, er schaut ja ganz passabel, mein hoher Stellvertreter aus der Fabel. Ich wollte ihn sehen, von dem jetzt mancher spricht. Er ist wohl auf einen Lorbeerkranz erpicht. Wie geht es ihm denn so nach seinen Siegen? Ist ihm sein Ruhm noch nicht zu Kopf gestiegen? Mein Ruhm war wohl nur eurer, großer König. So dachte ich mir, mein Tun dünkt es mich wenig, wird unter eurem Blick zu nichts entschwinden. Mein einziges Verdienst war Nachempfinden. Und das hat mir ein Hörer geschenkt. Von Herzen habe ich mich in euch versenkt. Oft ging es auch mit Stolz, wozu man mich erlesen. Im Spiel, mein gnädiger Herr, bin ich euch nah gewesen. Ich fühlte eure Freuden, eure Schmerzen, und mit mir schlugen wohl viel tausend Herzen. Ich wollte euren Ruhm und nicht den meinen. Verzeiht mir mein Bemühen, will es zu gering euch scheinen. Da sieht der Fritz den Künstler an und lacht. Hab ihm nichts zu verzeihen, er hat es brav gemacht. Er hat mit seinem Spiel in Ernst und Scherz mir wieder neu geschenkt des Volkes Herz. Was er geleistet hat, es gilt nicht wenig. Ich bin sein wohlaffektionierter König.